Habt ihr von dem Typen gehört? Habt ihr von dem Typen gehört, der nach New Orleans zurückkam? Der Typ, der durch die Hölle von Katrina ging? Und wie er eines Tages von der Arbeit nach Hause kommt, seine Frau erschießt, sie in kleine Teile zerschneidet, sie zum Abendessen kocht und dann aufisst? Ob das stimmt? Beweisen kann ich es nicht, aber ich glaube es. Du bist nicht derselbe Mensch, nachdem dir so etwas passiert ist. You look at the factors that you had a city that was known for sin. The signature of New Orleans is the French Quarter, Bourbon Street. It is known for sin. And you have a Bible that says God will judge sin. You can put two and two together and say it may not be the judgment of God, but it sure looks like the footprint. Sieben Meter in 12 Minuten von Mary Brown. Teil 1, 2010. Ich bin froh, dass ich lebe. Und es fühlt sich gut an. So trocken. Habt ihr jemals etwas 1825 Mal hintereinander gemacht? Heute ist der 1825. Tag, an dem ich mein Leben wieder aufbaue. Mein Zuhause wieder aufbauen. Meine Familie wieder aufbauen. Meine Karriere wieder aufbauen. Meine geistige Gesundheit wieder aufbaue. Ich messe in Tagen. Peyton Manning ist der beste Spieler. Aber für diesen einen Augenblick hat Tracy ihn wie ein Buch lesen können. Er springt ihm in den Weg, fängt Mannings Pass ab und beginnt zu laufen. Er läuft so schnell, wie er kann, mit seinen dünnen Beinen, Mann, und bringt das Baby über 74 Yards, ohne dass ihn jemand aufhält. Der große Manning und seine Colts können es nicht aufholen. Wer hat's geschafft? Also, es ist wie... Hast du schon mal auf Facebook deinen Ex-Freund gesucht? Weil zuerst da ist es wie, oh mein Gott, ich habe ganz vergessen, wie süß er war. Ich habe ganz vergessen, dass er immer diese abgedrehten Dresscode-Partys geschmissen hat. Ich habe ganz vergessen, dass er so witzig war. Schau dir seine Updates an. Und dann kriegt das Bild Kratzer. Du siehst die Kratzer und du denkst dir, ah, das ist ein blöder Kommentar, den er auf irgendeinem Profil gepostet hat. Da ist ein komplett bescheuertes Profilbild. Aha, da hast du's. Das geht ja gar nicht. Deswegen habe ich ihn verlassen. So ist New Orleans für mich. Wer hat's geschafft? Wir haben's geschafft. Hättest du mir vor 5 Jahren, als 85% der Stadt unter Wasser stand, gesagt, dass die Saints die Super Bowl gewinnen, hätte gesagt, du bist komplett verrückt. Ich habe diese Stadt vor 3 Jahren verlassen. Und glaub mir, es war wie, also echt vorbei. Aber dann, letztes Jahr, da habe ich vom Büro aus meinen persönlichen Lauschangriff begonnen. Livestream auf der WWOZ-Seite. Einfach sehen, was sie in New Orleans gerade im Radio bringen. The Times Picayune auf meinem iPhone lesen. Jede Folge von Tremé gucken. Naja, halt so wie, was macht er gerade? Ihr seid alle da, um Häuser zu bauen, okay? Ihr seid nicht hier, um die Bewohner zu verurteilen, weil sie das Geld vom staatlichen Hilfsfonds für Flachbildschirme ausgeben. Und ihr seid nicht hier, um ein sozialistisches Manifest über die Ignoranz der Regierung zu verfassen. Und ihr seid nicht hier, um 3 Uhr nachmittags auf die Bourbon Street zu gehen und so zu tun, als sei das Arbeiten. Ihr seid da, um Häuser zu bauen. Wenn ihr keine Ahnung habt, wie man eine Rigipswand aufstellt, werdet ihr es lernen. Wenn ihr nicht wisst, wie man eine Mauer einschaltet, werdet ihr es lernen. Wenn ihr nicht wisst, was Lefties, Loosies, Righties, Tidies bedeutet, werdet ihr es lernen. Tja, so hat's mich erwischt. New Orleans hat mein Interesse gleich gerochen. Und mit der Gedenkfeier zum 5. Jahrestag von Katrina war ich wieder gefangen. Vor 5 Jahren saß ich im Marriott, trank sauteuren Fresca und sah CNN. Ich war pensionierter Generalinspektor. Ich bin sofort aus dem Ruhestand zurückgekommen, um zu helfen, die Stadt von der staatlichen Korruption befreien, damit sie die Folgen der Katastrophe überstehen kann. Das ist mein 14. Haus. Ich bin hier, seit Katrina die Stadt vor 5 Jahren heimgesucht hat. Und ich werde noch ein Haus bauen, bevor ich wieder gehe. Ich werde nicht zulassen, dass ihr mir dazwischenfunkt. Also, nehmt euch ein paar Schutzbrillen vom Stapel und wir sehen uns in der Küche. Das ist übrigens der Raum mit dem Waschbecken, wo Küche über dem Türrahmen steht. 1836 Menschen kamen ums Leben. 3 Millionen Menschen waren ohne Elektrizität. 1 Million wurde umgesiedelt. 200.000 Häuser an der Golfküste wurden zerstört. 81,2 Milliarden Dollar Schaden. 1,7 Millionen Versicherungsansprüche. Für jede Stadt wäre es schwierig, das zu bewältigen. Aber dass New Orleans, eine Stadt, die davor schon eine der höchsten Raten an Armut, Analphabetismus und Arbeitslosigkeit in den USA hatte, dass New Orleans das überleben kann? Noch dazu, wo die Verantwortlichen in der Stadtregierung im Knast sitzen, weil sie 90.000 Dollar in ihre eigenen Taschen steckten. Dass New Orleans da wieder herauskommt, das ist eine riesige Aufgabe. Die gute Nachricht? Katrina ist nicht zu Mardi Gras eingeladen. Also los, Jungs. Schnappt euch die Mädchen. Also los, Mädels. Greift euch die Jungs. Teil 2. 2005. Ich war in meiner Wohnung. Das Komische ist, dass meine Fenster genau in die andere Richtung gehen. Also, der Hurricane blies von Osten nach Westen und meine Fenster gingen von Norden nach Süden. Na, jedenfalls saß ich da in meiner Wohnung und sah zu, wie die Dinge vorbeiflogen. Bis dann mein Dach vorbeiflog. Ich war im Wohnzimmer und sagte, Baby, magst du Chicken oder Hamburger zum Abendessen? Und ah, schau, hä? Die Toilette läuft über. Und sie sagte, ah, Katrina kommt und kriegt dich. Ich sagte, ja, ja, genau. Aber dann habe ich rausgesehen und das Wasser bedeckte die Veranda. Also sind wir in die Küche, um das Dosenessen zu holen und auf den Dachboden zu bringen. Da begannen die Waschmaschine und der Trockner schon davon zu treiben. Ich sagte, scheiße, jetzt passiert's. Wir sind zurück zur Eingangstür und ich konnte sie nicht aufmachen wegen dem Druck. Und meine Frau hat angefangen zu schreien. Ich kann nicht schwimmen, ich kann nicht schwimmen. Ich bin gleich eingeschlafen. Im Haus waren meine Mutter Joyce und meine Enkelin Shanae, Shania und Shemaya, mein Cousin Hyman und mein Bruder Jonathan. Um 4 Uhr am Morgen sagte Jonathan, Robert, wir haben Wasser im Haus. Und als ich aufstand, war das Wasser schon kniehoch. Jonathan ging auf die Straße. Und Jonathan ist 1,98 Meter, aber das Wasser ging ihm bis zur Brust. Ich sagte, Baby, du musst nicht schwimmen. Wir müssen es nur auf den Dachboden schaffen. Als wir die Stufen zum Dachboden hinaufgingen, kam uns schon das Wasser nach. Das Wasser stieg 7 Meter in 12 Minuten. Also, unser Dachboden füllte sich viel schneller mit Wasser, als wir dachten. Ich war mitten in diesem seltsamen Rhythmus. Der Rhythmus von Wasser, das nirgends hin kann, das nicht zurück kann. Ohne Gnade. Wütendes, verwirrtes, rücksichtsloses Wasser. Es stieg unglaublich schnell. Ich kletterte auf den Schrank im Zimmer meiner Mutter. Der Schrank fing an, im Wasser zu treiben. Und ich griff nach Shanae, Shemaya und Shania. Jonathan packte meine Mutter und meinen Cousin. Aber das Wasser stieg weiter. Wir gingen hinauf auf den Dachboden. Es gab keinen Strom, aber wir hatten Kerzen. Also war es wenigstens nicht so dunkel. Jonathan sagte, Robert, so geht das nicht. Wir müssen rauf, aufs Dach. Er schlug mit dem Fuß gegen das Dach, bis ein Loch drin war, und ich zog Shanae, Shania und Shemaya und meine Mutter hoch. Mein Cousin hat eine leichte geistige Behinderung. Er konnte sich nicht selbst durchhieven, also zogen Jonathan und ich ihn gemeinsam hoch. Als wir auf dem Dach waren, krachte das Haus links von uns gegen unser Haus, dann das Haus rechts von uns, wie ein Sandwich. Die Strömung trug uns mit, trug das Haus einfach die Straße hinunter, wie ein Boot. Wasser, das schwer war. Wasser, das voller Blut war. Wasser, das gegen seinen Willen grausam wurde. Durch das Schlüsselloch meiner Eingangstür beobachtete ich das Wasser, wie es reißend die Straße runterfloss. Teile von Häusern, von Autos, Bäumen, Menschen mittrug. Ein Hai, Alligatoren, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und dieses Wasser drang in mein Haus ein. Und es kam von oben. Ja, es kam aus dem ersten Stock. Also kraulten wir auf Flößen zu den vorderen Fenstern und das Wasser kam fast schon rein. Wir konnten sehen, wie alles vorbeischwamm und gegen unser Haus krachte. Meine Frau geriet in Panik. Sie sagte die ganze Zeit, wir werden sterben. Wir werden sterben. Ich sagte, ey, Baby, geh ins Zimmer. Bete oder mach irgendwas. Aber steck mich nicht an mit deiner Angst. Oder wir werden wirklich sterben. Ich muss ruhig bleiben, damit ich nachdenken kann. Dann fand sie dieses alte rostige Stemmeisen und ein abgebrochenes Steakmesser. Und sie drehte sich zu mir um und sagte, Baby. Baby. Was mit dem? Was mit dem? Und ich schrie, ha, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich weiß nicht, wer das da hingelegt hat oder wie lange es dort gelegen ist, aber ich weiß, dass es nur zu einem einzigen Zweck dort war, dass wir uns unseren Weg herausschneiden konnten. Jeden Tag kamen diese Kanus vorbei und sie sagten, sie kommen und werden uns retten, aber niemand kam. Der Hurricane war am Sonntag. Am Mittwoch war das Wasser eklig und es war unerträglich heiß. Kein Wind und kein Strom. Meine Toilette stank widerlich und ich konnte diese scheiß Müsli-Riegel nicht mehr sehen. Ich war in Boston, hatte gerade mein Studium in Harvard abgeschlossen. Es war ein entspannter Sommer. Ich hing rum, ging viel segeln, dachte so halb über einen Trip nach Afrika nach, hatte aber nicht genug Geld, also ich hing irgendwie in der Luft. Dann ging der Sturm los. Und ich war total gefesselt von dem, was ich da sah, also von dem Ausmaß der Tragödie. Ich rief meine Partner von McKinsey an und fragte sie, ob ich runterfahren könnte. Und sie sagten sofort ja. Also verbrachte ich gute 1,5 Stunden damit, dieses Schlauchbootkanu aufzublasen. Mit dem Mund. Und dann ruderte ich zum Haus meiner Freundin Audrey Elizabeth. Und sie erzählte mir, dass irgendwelche Leute in den Supermarkt ums Eck eingebrochen wären und dass es dort Wasser und anderes Zeug gäbe. Also ruderten wir in diesem kleinen Kanu dorthin und was lag dort auf den Regalen? Müsli-Riegel. Unser Haus trieb die Straße hinunter wie ein Boot, als es in eine Eiche krachte und unter unseren Füßen langsam auseinanderbrach. Ich packte meine Enkelin Chanet, holte sie vom Dach herunter, das langsam zersplitterte, setzte sie auf das Dach des Hauses, in das unser Haus verkeilt war, und gerade als ich mich umdrehte, um ihre Schwester Shemaya zu packen, fiel Chanet ins Wasser. Mein Bruder Jonathan war schon im Wasser, hielt sich an den Kanalgittern fest. Er hatte keine Hand frei, weil er meinen Cousin und meine Mutter festhielt. Also schrie er zu mir herüber, eine ist ins Wasser gefallen. Ich drehte mich um, aber sie war verschwunden. Der Rhythmus von diesem Peitschen. Die Arme meiner Nachbarn peitschen durch das Wasser. Wir schwimmen zwischen unseren Häusern und der Schule hin und her. Nehmen, was wir finden. Das, was wir im Kühlschrank haben. Wir schlagen uns durch das Wasser, um all diese Sachen zurück zum Dach zu bringen. Damit die Leute etwas zu essen bekommen. 200 Menschen auf einem Dach. Bei 35 Grad Hitze. Ohne Lebensmittel. Black family says they're looting. White family says looking for food. So you see, I hate the way they betray us in the media. Ich war gerade auf Sendung und moderierte Parochial Punk. Das ist meine Radiosendung in der Schule. Und diskutierte wie jeden Tag mit Luke, irgend so ein atheistischer Typ, der zu viel Zeit haben muss. Aber jeden Tag ruft er an mit demselben Argument. Wenn es einen Gott gibt, warum passiert dann dieses und jenes? Also, an diesem Tag sagte Luke, wenn es einen Gott gibt, warum lässt er die Menschen in New Orleans gerade im Stich? Und ich antwortete, Kumpel, der Gott, von dem du die ganze Zeit redest, ist dieser Opa im Himmel mit dem langen weißen Bart, der rumsitzt und sich überlegt, ob er jetzt ein Wunder vollbringen und die Scheiße reparieren soll. Der Gott, an den ich glaube, das sind wir. Du erwartest Antworten von Gott. Dabei erwartet Gott Antworten von dir. Das war genau einer dieser Augenblicke. Ich sage etwas, statt es wirklich zu tun. Und ich dachte, genau deswegen habe ich dieselbe Diskussion immer und immer wieder, weil ich eigentlich nichts tue. Tja, eine Woche später saß ich im Flugzeug nach New Orleans. In der nächsten Nacht kam die Küstenwache, nahm uns mit und brachte uns zur St. Claude Bridge. Als wir über die Brücke gingen, sagte ich, Baby, schau. Da sind 8 Rettungswagen. Aber sie gaben meiner Frau nicht einmal eine Flasche Wasser. 250 Menschen steckten dort fest und die Sanitäter gaben ihnen nichts. Meine Frau und ich beschlossen, in Geschäfte einzubrechen, um Essen für alle zu organisieren. 3 Tage waren wir dort draußen, wir hatten nichts. Und die behaupten, wir hätten die Geschäfte ausgeraubt, geplündert. Es gab alte Leute aus dem Seniorenheim, die hatten keine Medikamente, kein Insulin, nichts. Es gab einen Typ, dem stand ein Knochen aus dem Bein. Und jemand ging hinüber, um den Sanitätern zu sagen, dass er Hilfe brauche. Und die sagten ihm, wenn er nicht sofort umkehre, würden sie ihn erschießen. Der Rhythmus von Booten, der Rhythmus von paddelnden Menschen mit ihren Babys in einem Eimer, mit ihrem Hund und ihrer Großmutter auf einer Matratze, mit einer Tuba zwischen ihnen. Es war ein trauriger Marsch. Der Rhythmus von Hubschraubern. Aufklärungsflugzeuge. Sie ließen uns einfach auf dem Dach zurück. Sie verschwanden in der Dunkelheit. Und in der Dunkelheit geschahen die vielen Vergewaltigungen. Als es mir passierte, versuchte ich weiter auf das Dach hinaufzurutschen. Ich weiß nicht, warum er es tat. Aber ich weiß, dass er nicht nur mich vergewaltigte. Er machte weiter damit. Und niemand hielt ihn auf. Am 3. Tag hielt ich es nicht mehr aus. Ich sagte zu meiner Frau, wir gehen zu Fuß. Wir gingen die Canal Street hinunter. Also, ich komme aus New Orleans, aber es war stockdunkel. Die Bäume lagen herum, die Häuser waren eingestürzt, überall Ziegelsteine, wie in einem Kriegsgebiet. Ich konnte die Stadt kaum wiedererkennen. Zu dem Zeitpunkt hatten wir ein paar Sachen zusammengetragen. Kleidung eben und Essen. Und wir hatten Mülltonnen gefunden, solche mit Rädern. Also zogen wir die Mülltonnen hinter uns her. Aber das Zeug war so schwer, dass die Räder jeden 3. Block abbrachen. Also mussten wir neue Mülltonnen suchen. Und ich stritt mit meiner Frau, weil es einfach zu viel Krempel war, den wir da herumschleppten. Ich sagte, Baby, egal, wo wir jetzt hingehen. Sie werden uns Essen und Kleidung und was auch immer geben. Wir brauchen dieses Zeug nicht. Aber sie sagte nur, das ist alles, was wir auf der Welt noch haben. Was soll man dagegen sagen? Am 4. Tag begegnete ich einer jungen Frau, die gerade ein Kind auf die Welt gebracht hatte. Allein und verlassen nahm sie das Baby und sprang ins Wasser. Wir stiegen in ein Boot und versuchten, sie zu retten, aber wir konnten sie nicht finden. Robert, sagte er noch einmal, weil ich unter Schock stand, eine von ihnen ist ins Wasser gefallen. Shania sah, dass ihre Schwester im Wasser war, und sie sprang hinterher, um ihr das Leben zu retten. Eine 4-Jährige, die keinen einzigen Tag in ihrem Leben geschwommen war, nur in der Badewanne ihrer Mama. Und sie schwamm, wirklich. Sie schwamm die Vorderfront des Hauses entlang, in 8 Meter tiefem Wasser. Und ich schwamm ihr nach, aber Shania war nicht... Sie war weg. Es gab viele Menschen, die so starben. Ein alter Mann aus der Gegend starb an einem Herzinfarkt vor seinem Haus, vor den Kindern, vor allen Leuten. Und schließlich kamen die Männer von der National Guard, aber als sie kamen, sagten sie, wir sind für die Lebenden zuständig, nicht für die Toten. Und sie zogen den alten Mann von der Veranda weg, von den Stufen herunter, banden ein Stück Seil um seine Brust und verknoteten es an einem Telefonmast, damit er nicht weggeschwemmt wurde. Damit sie ihn wiederfinden würden, wenn sie zurückkämen. Shania schwamm zu einem U-Haul-Truck. Und dieser Lastwagen war es, der uns das Leben gerettet hat. Wir zogen uns auf sein Dach. Wir dachten, wir wären dort sicher. Doch dann begann der Truck davonzutreiben. Und wir versuchten, oben zu bleiben, bis er gegen ein Haus stieß. Und dann stiegen wir vom Truck herunter auf das Dach von diesem Haus. Ich habe einen Typen gesehen, der watete durch das Wasser, er hatte Krücken und blutete. Wahrscheinlich hat er sich das Bein gebrochen beim Versuch, ein Loch in seinen Dachboden zu treten, um nach draußen zu kommen. Und er kam auf den Bus zu und ein Alligator tauchte unter den Ästen auf und... Ich konnte einfach nichts tun. Shania und Shamaya waren schon drüben, als meine Mutter plötzlich einen Parkinson-Schub bekam. Sie begann zu zittern und verlor ihr Gleichgewicht. Genau in dem Moment, als sie vom Truck herunterstieg. Sie fiel ins Wasser, wurde unter Wasser gedrückt Wir konnten sie an den Händen fassen. Sie tauchte auf, prustete. Die Strömung drückte sie ein zweites Mal unter Wasser. Wir zogen sie hoch, sie tauchte auf, prustete. Und wir versuchten alles, sie über Wasser zu halten, aber die Strömung war so stark. Und als wir sie zum dritten Mal hochzogen, atmete sie nicht mehr. Ich sagte, Jonathan, du musst sie Mund zu Mund beatmen oder wir verlieren sie. Und es gelang ihm, sie wiederzubeleben. Sie war sehr schwach, aber sie lebte. Und wir redeten auf sie ein, durchzuhalten. The thing is, people don't know where to go now. Am fünften Tag nach dem Hurricane sind wir immer noch in Audrey Elizabeths Haus gefangen. Und am Morgen erweckt sie mich auf und sagt, Francisco, Sie sagen, dass Sie uns jetzt retten kommen. Ich antworte, okay, ich hole meine Sachen, meine Kameras. Ich bin in 20 Minuten wieder da. Also, hole ich 3 Kameras, eine Shorts, ein Hemd und $25. Und gegen 4 Uhr am Nachmittag tauchen 2 obdachlose Typen in einem Kanu auf. Sind das jetzt die, die uns retten? Sie waren völlig fertig, hatten seit Tagen nicht geschlafen, hatten nichts. Sie ruderten von Haus zu Haus mit dem Kanu, das sie irgendwo gefunden hatten, und holten die Leute raus. Also, sie tauchen in ihrem Kanu auf und sagen, zuerst holen wir diesen alten Mann und einen anderen, einen Kranken, und dann nehmen wir euch mit. Eine Weile später kamen sie zurück mit einem 80-jährigen Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg, der in einen Sack urinierte, weil er nicht mehr selbst aufs Klo gehen konnte. Also, der war im Kanu und neben ihm war noch ein Typ mit Krebs, der sich das Bein aufgeschnitten hatte irgendwie, mit einem Kabel, als er durch das Wasser gewartet war. Sein Bein war komplett entzündet. Der Typ hatte Fieber und Krämpfe. Das waren also die beiden Männer, mit denen wir in diesem Kanu sitzen mussten. Und dann kam Audrey Elizabeth aus ihrem Haus mit diesem riesigen Koffer voller Tanzklamotten. Und ich sagte, ist das dein Ernst? Und sie, ja, ich werde nie mehr hier wieder zurückkommen. Und das ist das Einzige, womit ich Geld machen kann. Ja, also, da waren wir. Die Bauchtänzerin, der Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg, der Typ mit den Krämpfen, die beiden obdachlosen Männer und ich. Wir wechselten uns mit dem Rudern ab, bis wir an die Stelle kamen, an der uns die Hubschrauber retten sollten. Alan and Sean, I don't want to sound, you know, crazy about this tonight, but Alan can smell it, and it's this, and we can smell it, and it's you cannot deny that it's 6 days since this natural disaster befell New Orleans. What has happened since is as bad or worse than what Mother Nature did. Wir kamen auf der Esplanade raus. Und es war so dunkel, man sah keinen Meter weit. Leute mit Taschenlampen riefen, wer ist da? Wer ist da? Ich sagte zu meiner Frau, wir sind in einer weißen Gegend. Und ich möchte nicht, dass sie glauben, wir seien in irgendein Haus gegangen und hätten uns den Scheiß einfach genommen. Also, wir lassen das Zeug hier. Sie sagte, das ist alles, was wir auf der Welt noch haben. Das ist alles, was wir auf der Welt noch haben. Wenn du es hier lassen willst, dann musst du mich auch hier lassen. Ich antwortete, du kannst bleiben, wenn du willst. Ich gehe. Also ging ich los und hörte sie noch einen Block entfernt fluchen und schreien. Wir haben verdammt nochmal alles verloren. Aber ich hörte, wie ihre Stimme immer näher kam, bis sie schließlich direkt hinter mir war. Also gehen wir weiter und wir kommen zu diesem violetten Haus. Eine alte Frau sitzt davor, auf der Veranda. Sie trägt ein Kleid, fächelt sich mit einem Damenfächer aus spitze Luft zu. Überall auf der Veranda hängt Mardi Gras-Deko. Und sie sagt, guten Abend, was streitet ihr denn? Und ich sage, wir haben alles verloren und dann fanden wir diese Mülltonnen und dann mussten wir sie stehen lassen. Das bedeutet, wir haben alles zweimal verloren. Deswegen ist sie sauer. Verstehen Sie? Sie antwortet, ihr beide kommt jetzt hier rauf und trinkt was mit mir. Ihr setzt euch hier auf die Veranda und lasst mal Dampf ab. Ich habe kein Eis und ich habe kein Dach, aber ihr könnt gern hier bleiben. Das ist es, was mich da durchgebracht hat. Die Liebenswürdigkeit der Menschen mitten in dieser Hölle. 5 Stunden auf dem Dach ohne Essen und ohne Wasser. Aber wir hielten durch. Als wir endlich aufstehen konnten, war meine Mutter tot. Sie lag da, mit offenen Augen, mit einem Blatt in ihrem Mund. Wir mussten ihren Körper dort lassen, als wir schließlich gerettet wurden. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Wir kamen zurück und fanden die Leiche meiner Mutter 120 Tage, nachdem sie gestorben war. Ich hatte jeden Tag bei der Organisation Find the Family angerufen, morgens und abends. Und obwohl sie mir helfen wollten, suchten sie nie dort, wo ich sagte. Tennessee Street 1617. Also machte ich mich schließlich selbst auf die Suche. Und ich fand sie. Ich fand die Leiche meiner Mutter in den Trümmern auf der Tennessee Street 1617. 4 Monate, nachdem sie gestorben war. I saw Fox News on Wednesday, and people were here at this building, the convention center, saying, get us out of here, help us, help us. And now it's 48 hours after that, and the people are still here. None of them, as far as I know, not a single one has been bussed out of here. Das ist nicht das Ende der Geschichte, weil dann kamen die Bullen. Sie verdächtigten mich, weil ich die Leiche so schnell gefunden hatte. Die Bullen fragten mich, wie konnten Sie wissen, dass Ihre Leiche dort lag? Als ob ich sie umgebracht hätte. Als ob ich meine Mutter getötet hätte und jetzt zurückgekommen wäre, um das Verbrechen zu vertuschen. Ich antwortete, wissen Sie, warum es so leicht war? Weil ihr alle euren Job nicht gemacht habt. Tennessee Street, Nummer 1617. 120 Tage, nachdem sie gestorben war. Wir warten und warten. Bis endlich ein Hubschrauber auftaucht und wir fragen sie, wohin bringt ihr uns? Und sie antworten uns nicht. Sie sagen nur, steigt ein. Ja, alles, was sie gemacht haben, war, uns aufzusammeln und zum Flughafen zu bringen. Es war ein 3-Minuten-Flug. In der Luft habe ich einige Fotos gemacht. Die Gebäude sahen aus wie Spielzeuge in einer Badewanne. Insgesamt habe ich 900 Fotos auf meiner Flickr-Seite. Ich habe mir gesagt, wenn ich da schon durch muss, dann dokumentiere ich es. Also, wir landen auf diesem Flughafen und der Flughafen war voll mit Menschen. 2000 verdreckte Menschen. Kinder, die sich vollgekackt hatten. Es war einfach nur widerlich. Menschen, die ohnmächtig waren. Menschen, die starben. Ja, ich sah eine Frau sterben. Es gab eine provisorische Leichenhalle, die gleichzeitig das Krankenhaus war. Ein und derselbe Raum im Erdgeschoss des Flughafens. Ich hatte schon keine Stimme mehr vor lauter Schreien nach den Ärzten. Alles war total außer Kontrolle. 30 Stunden lang ging das so. Reverend Nolan tells me that all they needed was water. Wir waren 30 Stunden dort. Wir standen herum. Warteten auf ein Flugzeug. Wir konnten nicht weg. An irgendeinem Punkt konnte ich einfach nicht mehr. Ich flippte aus. Ich dachte, ich dreh durch. Ich ging dorthin, wo die Kinder saßen und begann mit ihnen zu spielen und zu singen. Ich hing mit den kleinen Kindern herum. Aber wenn ich das nicht getan hätte, wäre ich da nie wieder rausgekommen. Ich fuhr zum Lower Ninth Ward, stieg aus dem Mietwagen. Ich trug meinen Washington-Style-Hosenanzug. Ich ging die Tennessee Street entlang und traf diesen Typen, der sein Haus reparierte. Wir begannen uns zu unterhalten. Er erzählte einfach vom Sturm und dass die Regierung für die Katastrophe verantwortlich sei. Dass sie die Dämme absichtlich in die Luft gesprengt hätten und geplant hätten, auf diese Art alle umzusiedeln. Aber dass er das nicht zulassen würde. Er würde alles wieder aufbauen. Ich versuchte sein, sie haben das geplant, ein wenig zu hinterfragen und sagte, okay, aber wer, denken Sie, hat wirklich... Doch auf diese Diskussion wollte er sich nicht einlassen. Ich hatte ein Rückflugticket, um 3 Wochen später wieder nach Hause zu fliegen. Aber ich konnte nicht gehen. Wie kann ich Miss Dolores ohne Dach zurücklassen? Wie kann ich Brother Martin ohne Küche zurücklassen? Wie kann es mir egal sein, dass Miss Julia mit ihren 3 Kindern im Auto schläft und darauf wartet, dass jemand ihre Rigipswände wieder aufstellt? Ich hatte solche Angst. Das Ausmaß der Situation hat mich völlig überfordert. Aber wenn du Gott um etwas bittest, musst du stark genug sein, die Bitte bei ihm zu lassen. Du kannst nicht zurückrennen, um nachzusehen, ob alles wieder in Ordnung ist. Und Gott dann fragen, warum er den Schaden noch nicht repariert hat. Du wälzt deine Sorgen auf ihn ab und behauptest, du hast gewonnen. Und siehst sein wunderbares Werk. Lefties, Loosies, Righties, Tighties. Und Glauben. Ich ging zurück zu meinem Mietauto, fuhr in der Gegend herum und versuchte mit meinem Handy Fotos zu machen. Eigentlich, weil es das Einzige war, was mir einfiel. Ich hielt am Straßenrand an, weil ich so heftig weinte und dachte nur, ja, vielleicht sollte ich ein Foto machen. Alles war total verkehrt. Autos auf den Häusern. Häuser auf den Autos. Kühlschränke in den Bäumen. Wie in den schrägsten, total freakigen, postapokalyptischen Fantasien. Da lag ein Haus auf der Straße, aus seinem Fundament gerissen, aber irgendwie noch in loser Verbindung damit. Das Dach und die Wände hatten diese verrückten Dimensionen wie in einem Spiegelkabinett. Aber trotzdem war es noch als Haus erkennbar. Drinnen waren ein Sofa, Fotos, die von den Wänden gefallen waren, ein Dreirad von einem kleinen Mädchen, es war pink. Und dieser Teddybär lag auf dem Sofa. Ich stellte den Motor ab und legte meinen Kopf auf das Lenkrad. Ich kann nicht wirklich beten. Aber ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben kann, was da mit mir passiert ist. The guy who runs this building, he's responsible for everything. His mother was trapped in St. Bernard Nursing Home. And every day she called him and said, is it coming, son? Is somebody coming? And she said, yeah, mama, somebody's coming to get you. Somebody's coming to get you on Tuesday. Somebody's coming to get you on Wednesday. Somebody's coming to get you on Thursday. Somebody's coming to get you on Friday. And she drowned it Friday night. She drowned it Friday night. Schließlich kommt ein Flugzeug und sie teilen allen mit, okay, das Flugzeug ist da und alle müssen sämtliche Drogen und Waffen herausgeben. Ob man es glaubt oder nicht, die Leute zogen alles Mögliche aus ihren Taschen. Ich habe Beil, Macheten, Küchenmesser gesehen. Ich sah sogar, wie jemand einen Pinsel herauszog. Echt komische Sachen. Und dann begannen sie einen nach dem anderen zu durchsuchen und zu scannen. Das war so strange. Diese Leute mit ihrem Beil und dann wieder Leute, die nichts hatten, die kaum Kleidung hatten. Und die werden durch den Security-Check geschickt. Da waren Kinder mit stinkenden, dreckigen Windeln und sie haben sie gescannt. Also, ich glaube, es war am 5. oder 6. Tag. Sie hatten die alten sterbenden Menschen immer noch nicht abgeholt und wir beschlossen, dass wir da raus mussten. Wir hatten einen alten, gelben, verlassenen Schulbus gefunden und brachen durch die Fenster ein. Ich weiß nicht, wie wir ihn kurz schlossen. Wir probierten einfach jedes Kabel aus. Und schließlich sprang der Motor an. Schließlich sitzen wir im Flugzeug. Sie sagen uns nicht, wo sie uns hinbringen. Wir fliegen eine ganze Weile und dann landen wir. Und sie sagen zu uns, ihr seid jetzt auf einer ehemaligen Air Force Base in San Antonio, Texas. Die Verantwortlichen dort waren großartig. Wir bekamen Medikamente, Kleidung, Essen. Und dann rief jemand vom Katastrophenschutz von der FEMA an und sagte, dass die Hotels für uns frei wären. Ich lebe jetzt in San Antonio, Texas. Seit 5 Jahren. Ich fuhr mit dem Schulbus durch die Gegend und hupte. Die Menschen kamen aus ihren Häusern mit ihren Kindern. Babys, alte Menschen, weiße, schwarze, Menschen aus Brasilien, Menschen aus Afrika. Wenn sie nicht gehen konnten, halfen wir ihnen in den Bus. Und ich fuhr zu Canal Street in der Hoffnung auf Hilfe. Oder zumindest in der Hoffnung, Trinkwasser zu finden. Weil wir alle schon komplett dehydriert waren. Ich parkte den Bus auf der Canal Street und dieser 83-Jährige und ich gingen los, um jemanden zu finden, der uns helfen könnte. Die ganze Straße entlang standen brandneue Lastwagen mit Kränen auf der Ladefront. Sie machten Fotos von den Gebäuden und den Menschen und dem ganzen Schaden. Und ich sah diese eine blonde Frau. Sie stand neben einem der Lastwagen. Sie hatte eine Wasserflasche, in der schwamm Eis. Eis. Ja. Ich ging zu ihr und sagte, Miss, wir haben seit Tagen nichts zu trinken. Können Sie mir Wasser geben für diesen Herrn hier? Und die Schlampe sah mir in die Augen und sagte, das Wasser ist für mich und meine Crew. Ich kann Ihnen nichts geben. Also, ich war bis dahin wirklich optimistisch und versuchte, alle bei Laune zu halten. Ich versuchte, die Kinder zum Lachen zu bringen und ich versuchte, für die Menschen Essen zu organisieren. Ich tat alles, was mir einfiel, um positiv zu bleiben. Aber als sie das zu mir sagte, konnte ich nicht mehr. Ich drehte komplett durch. Ich beschimpfte sie mit allem, was mir einfiel. Und, Und rechts neben ihrem Lastwagen war dieser kleine, dicke Typ mit einer Kamera. Ich ging zu ihm hin und packte ihn. Er hatte so ein schwarzes Poloshirt mit einem roten Streifen drauf. Das werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen. Und ich befahl ihm, diese Scheißkamera einzuschalten. Sie jetzt auf der Stelle einzuschalten. Okay. Hier hast du deine Show. Ich erzählte ihm von den Menschen unten im Lower Ninth Ward. Ich erzählte ihm von den Frauen, die vergewaltigt worden waren. Ich erzählte ihm von Menschen, die erschossen worden waren. Ich erzählte ihm von Menschen, die beschuldigt wurden, geplündert zu haben, obwohl sie nicht geplündert hatten. 5-jährige Kinder, Großmütter und ältere Männer. Ich erzählte ihm, wie die National Guard über unsere Köpfe flog und wie wir in die Luft schossen. Nicht, weil wir aggressiv waren, sondern um auf uns aufmerksam zu machen. Ich erzählte ihm von den Leichen im Wasser und von den Selbstmorden und von dem toten Mann, der an einem Telefonmast festgebunden worden war. Von der jungen Frau, die sich mit ihrem Baby ins Wasser gestürzt hatte. Und dem Mann, den ein Alligator gefressen hatte. Und von all den Menschen, die einfach verlassen waren. Und als mir die Luft ausging, weil ich all das aus mir herausschrie, drehte ich mich um und ging weg. Und diese blonde Frau lief mir hinterher und sagte, oh mein Gott, ich wusste nicht, dass Sie eine Geschichte haben. Ein Polizist, der daneben stand, sah mich an und er sagte zu mir, gehen Sie einfach weg. Scheißen Sie auf diese Frau. Ich sage Ihnen jetzt was. Ich weiß, Sie haben den Bus gestohlen, aber ich werde mich jetzt wegdrehen. Ich möchte, dass Sie alle Ihre Leute einsammeln und ich möchte, dass Sie sie in den Bus setzen und ich möchte, dass Sie jetzt verschwinden. Fahren Sie am Convention Center vorbei und suchen Sie Hilfe. Die nächsten beiden Dämme werden bald brechen. Ein Polizist sagte mir das. And what they've done is they've locked them in there. The government said you go here and you'll get help or you go in that Superdome and you'll get help and they didn't get help. They got locked in there and they watched people being killed around them and they watched people starving and they watched elderly people not get any medicine. Also sammelte ich meine Leute ein und wir setzten uns in den Bus, ich stieg aufs Gas und als wir um die Ecke bogen, sahen wir Tausende vor dem Convention Center. Weiße, Asiaten, Schwarze. Sie standen in der Hitze und riefen uns nach, als wir an ihnen vorbeifuhren. Sie flehten uns an, sie mitzunehmen. Überall, wo wir hinsahen, gab es nur Leid. Niemand verteilte Wasser oder Medikamente. Es gab nur Reporter, die Fotos machten und Menschen, die uns um Hilfe anbettelten und gegen die Fensterscheiben des Busses hämmerten. Einmal hielt ich an und diese Frau in einer rosa Bluse sagte, »Nehmen Sie nur mein Baby.« Nehmen Sie nur das Baby. Und ich antwortete, nein, steigen Sie in den Bus. Und sie sagte, nein, ich kann meine Mama nicht verlassen. Und ich antwortete, bringen Sie Ihre Mutter in den Bus. Und wir quetschten weitere 3 Menschen hinein. Aber da waren Dutzende von Menschen, die uns mit erhobenen Armen anflehten. Bitte helfen Sie uns. Nehmen Sie uns mit. Und ich konnte einfach keinen mehr in diesem Bus unterbringen. Am nächsten Morgen wurden wir von einer Sirene geweckt. Stellen Sie sich auf den Gehsteig. Wir hatten Angst vor den Bullen, aber sie sagten, wir holen sie da raus. Und meine Frau fängt an zu beten und sie weint. Es waren ungefähr 5 Streifenwagen vorne, 8 Busse, Schulbusse und 5 Streifenwagen hinten. Sie sagten uns nicht, wo wir hinfuhren. Sie brachten uns in den Superdome. This is the bridge that takes you from New Orleans over into Gretna. It's the only way out. It's the connection to the rest of the world. And they've set up a checkpoint. And anyone who walks up out of that city now is turned around. You are not allowed to go to Gretna, Louisiana from New Orleans, Louisiana. Over there, there's hope. Over there, there's electricity. Over there, there's food and water. But you cannot go from there to there. The government will not allow you to do it. Wir fuhren weiter und gelangten schließlich zur Brücke, die über den Mississippi führt. Mitten auf der Straße stand ein Streifenwagen, der die Zufahrt blockierte. Ein Polizist begann in die Luft zu schießen und in ein Megafon zu rufen, »Drehen Sie um! Fahren Sie zurück!« Ich fuhr einfach weiter. Wir hatten die Brücke zur Hälfte hinter uns gebracht. Da stand ein 2. Streifenwagen und wieder schossen sie in die Luft und riefen etwas in ihre Lautsprecher. Und die Menschen im Bus begannen zu schreien, »Halt an, Delilah! Fahr zurück! Fahr zurück!« Fahr zurück. Nein, wir fuhren nicht zurück, um zu sterben. Ich stieg aufs Gas, wich dem Streifenwagen aus und fuhr einfach weiter. Und es begann wieder zu regnen, richtig zu schütten. Und ich wusste nicht, wie ich die Scheibenwischer einschalten konnte. Also fuhr ich einfach so weiter. Kilometer um Kilometer um Kilometer. Auf der Gegenfahrbahn stauten sich leere Busse. Jeder Bus war von Nationalgardisten umstellt. Die trugen ihre Regenausrüstung und bedrohten die Busfahrer mit ihren Waffen. Und sie erlaubten den Bussen nicht, in die Stadt zu fahren. You know, it's not a question of objectivity, it's a question of reality. It's just not, it's not a question of objectivity. It's just not, it's not a question of objectivity. It's a question of reality. It's a question of reality. It's not, you know. Als wir im Superdome ankamen, versuchten wir dorthin zu kommen, wo die Bullen standen, weil ich dachte, dort gibt es Wasser. Aber als wir hinübergingen, fingen die Bullen plötzlich an, herumzubrüllen und stürmten in die Menge. »Was ist los?«, fragte ich einen Typ neben mir. »Jemand hat Vergewaltigung geschrien«, antwortete er. Es gab viele Vergewaltigungen. Es war ein Wahnsinn. Ich kann das nicht beschreiben. Der totale Wahnsinn. Ich packte meine Frau am Arm. Sie weinte und sie sagte, »Ich habe ein Baby gefunden. Ich kann die Mutter nicht finden.« Und das Baby krabbelte zwischen all diesen Beinen umher, ohne Mama. Es war nackt. An seinen Beinen lief der Kot runter. Es hat geschrien wie am Spieß. Ich fand einen Karton. Wir falteten ihn auseinander, breiteten ihn auf der Erde aus und meine Frau legte das Baby darauf. Sie nahm ihr Tuch vom Kopf und machte dem Baby damit eine Windel. Ein anderes Paar kam zu uns und legte sein Baby auch auf den Karton. Und dann fanden wir einen zweiten Karton und breiteten ihn aus. Und eine junge Frau kam und legte ihr Baby darauf. Wir stellten uns rund um die Kartons, um die Babys zu beschützen. Wir erzeugten eine Stille. Die Menschen rund um uns beruhigten sich. Sie hörten auf, sich wie Verrückte zu benehmen. Die Kartons erzeugten eine Blase voller Ruhe in der Menge. Es breitete sich aus wie eine Welle. No Republicans or Democrats. Let them go. Let them out of here. Let them go. Let them walk over this. Let them go. Ich könnte jetzt den Rest der Geschichte erzählen, wie meine Frau und ich evakuiert wurden, wie wir nach Baton Rouge gebracht wurden. Ich infizierte mich mit Staphylokokken und musste für 2 Wochen ins Krankenhaus. Wie meine Frau und ich an dem Stress zerbrachen und uns scheiden ließen. Wie ich aus meiner Stadt ausgesiedelt wurde, entfremdet. Aber irgendwie endet die Geschichte im Superdome. Die Welt ist in 2 Teile zerbrochen. An diesem Tag. Wir hatten kaum noch Benzin, aber ich hielt nicht an. Wir fuhren weiter und weiter. Wir sangen Lieder, um uns zu beruhigen. Gospel-Songs, New Orleans-Songs. Shoofly Pie and Amazing Grace, so viele Lieder. Wir weinten, wir beteten. Ich hielt meine Hände am Lenkrad fest und betete stundenlang. Wir schafften es in diese Kleinstadt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie sie heißt. Ich sah einen Autobahnpolizisten und ich hielt an und stieg aus und lief auf seinen Wagen zu und sagte, bitte helfen Sie mir. In meinem Bus sind Sterbende. Und Gott segne diesen Polizeibeamten. Über Funk kontaktierte er die Leute vom Rettungsdienst und forderte Verstärkung an. Und ein Rettungswagen kam. Und die Menschen mit Diabetes wurden behandelt. Und die Menschen mit gebrochenen Gliedmaßen wurden verarztet. Sie taten alles, was in ihrer Macht stand. Dann ließen alle einen Hut durchgehen und sie gaben uns das Geld. Und dann brachten sie uns Becher mit Wasser. Und alles, was sie an Essen in ihrem Wagen hatten, Lunchpakete und so, was sie sich eben mitgenommen hatten. Und wir stiegen wieder in den Bus und einer der Autobahnpolizisten eskortierte uns so weit er konnte und dann sagte er, ich darf meinen Zuständigkeitsbereich nicht verlassen, aber fahren Sie zu dieser Kirche. Dort wird man Ihnen helfen. Und er zeigte mir die Richtung und mit dem letzten Tropfen Benzin schafften wir es zur Kirche. Der Pastor kam heraus und sagte, ich habe Tacos, ich habe Jambalaya, ich habe Milch für die Babys. Und während er den Menschen aus dem Bus half, kamen die Frauen von der Kirchengemeinde, brachten Taschen mit diesem und jenem, Kleidung, Spielzeug für die Kinder, Matratzen, Decken, Handtücher, Essen und Umarmungen. Alle durften das Telefon benutzen und endlich, ich war an der Reihe, um meine Freunde anzurufen, meine Familie und ich konnte nicht, ich konnte mich an keine einzige Telefonnummer erinnern. Ich stand da, neben diesem Münztelefon, ich starrte auf die Taste 4 und dann Dann fiel mir die Nummer meiner besten Freundin in Hawaii ein. Und ich rief sie an und sie hob ab, begann ins Telefon zu schreien. Du lebst! Du lebst. Ich rufe jemanden an, der dich da rausholt. Sie werden kommen und dich holen. Und dich holen. Alles wird alles gut. Gut. Alles wird wieder gut. Es ist vorbei. Hey, es ist vorbei. Teil 3. New Orleans. Alle in New Orleans haben eine Veranda. New Orleans ist die einzige Stadt für mich auf der Welt. New Orleans ist pleite. Wir haben Fortschritte gemacht. Dieser Ort geht dir unter die Haut. Heute hatte ich so ein Gefühl, dass ich vielleicht darüber hinwegkomme. Ich könnte sie nie verlassen. Sie ist mein Zuhause. Da sind meine Wurzeln. Meine roten Bohnen mit Reis jeden Sonntag. Mein kaltes Bier auf der Straße trinken und deswegen nicht angezeigt werden. New Orleans ist meine Musik auf der Straße, die mich zum Weinen bringt. Wenn ich bereit bin, werde ich in ihren Armen sterben. New Orleans ist der Ort, der mir gezeigt hat, was es heißt, ein Gefühl für einen Ort zu haben. Dieser Ort geht dir unter die Haut, so wie ich das nie zuvor erlebt habe. Ich kann es absolut nicht beschreiben. Es klingt jedes Mal wie ein Klischee und es passt zu jedem anderen Klischee, das du jemals zum Thema New Orleans gehört hast. Oh, es ist magisch. Es ist heruntergekommen, aber es schön. Es ist unkonventionell. Es ist laissez les bon temps rouler. Und du siehst dir dabei zu, wie du versuchst, etwas Eigenes zu finden. Etwas, das nicht so abgegriffen ist. Etwas, das noch niemand gesagt hat. Es ist schwierig. Also, New Orleans ist das Geräusch der Dampfschiffe auf dem Fluss, das durch den Nebel zu mir dringt, wenn ich nach Hause komme, in einer frühlingshaften Nacht, bevor es so richtig heiß wird. New Orleans ist der Glanz in den Augen der Menschen, mit denen ich arbeite, wenn sie über ihre Familien sprechen oder darüber, was sie in ihren Häusern machen, wie weit sie schon gekommen sind, ob die Rigipsplatten schon stehen oder nicht, ob der Elektriker schon gekommen ist, um die Leitungen zu verlegen. Weil dieses Haus steht für diese eine Sache, der sie sich so hingeben. Ihre Stadt. Es ist eine Art von Liebe, die ich nie für einen Ort gefühlt habe. Ich weiß nicht, ob ich sie je für einen Menschen empfunden habe. Aber es gibt kein anderes Wort, um das zu beschreiben. Es ist Liebe. Alle in New Orleans haben eine Veranda. Egal ob reich oder arm. Es kann eine einfache sein oder eine wie bei Tennessee Williams. Aber alle haben eine. Mein erstes Haus war das von Brother Martin. Am Tag der Einweihungsfeier, an dem die Familie gewöhnlich alle einlädt, die mitgearbeitet haben, habe ich das Geländer auf der Veranda fertig gemacht. Wir haben gemeinsam gegessen und das Haus gesegnet. Ich kann es nicht beschreiben. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, wie sich das angefühlt hat. All diese Menschen zu sehen, Familie und Freunde, wie sie das Haus betreten, eine Schüssel hausgemachtes Gumbo bekommen, sich hinsetzen und zu essen beginnen. Auf meiner Veranda. Ich lehnte mich an das Geländer und sah zu, wie Leben und Energie aus dieser Veranda eine Gemeinschaft machten. In diesem Moment wusste ich, was New Orleans ist. Gumbo auf einer Veranda mit so vielen Freunden, wie sich darauf unterbringen lassen. Ich habe gesagt, ich würde die Stadt verlassen, wenn ich mein 15. Haus hätte. Aber letzte Woche habe ich das 16. Haus fertig gemacht. Ich kann nicht ins Flugzeug steigen und nach Hause fliegen, weil ich zu Hause bin. Heute hatte ich so ein Gefühl, dass ich vielleicht darüber hinwegkomme. Durch Zufall traf ich jemanden, der mit mir auf dem Dach gesessen hatte. Als er auftauchte während des Hurrikans, blutete seine Hand so stark, dass sie fast abgefallen wäre. Und ich erinnere mich, dass wir ihn festhalten mussten, während wir die Wunde nähten. Heute traf ich ihn auf der Straße. Wir haben uns 5 Jahre nicht gesehen. Wir blieben stehen, sahen uns an und wir erinnerten uns. Und er hob seine Hand, um mir die Narbe zu zeigen, und er sagte: Immerhin kann ich damit noch hupen. Ich streckte meine Hand nach ihm aus. Wir umarmten uns. Wir lachten. Wir weinten. Wir erzählten uns gegenseitig, wie es uns seit dem Sturm ergangen war. Und da war diese Zuversicht. Wir haben Fortschritte gemacht. 525.000 Jobs. Eine Senkung der Arbeitslosenrate auf 6,8%. Aber ich weiß nicht, warum es immer noch Menschen gibt, die auf ihr Geld warten müssen, das ihnen vor 5 Jahren versprochen wurde. Warum es immer noch Tausende von leerstehenden Häusern gibt. wie es sich die Menschen leisten sollen, zurückzukommen, wenn die Mieten um 40% höher sind als vor dem Sturm. Jetzt sitze ich in meinem gemütlichen Bostoner Wohnzimmer, weil ich das Problem nach 5 langen Jahren nicht lösen konnte. New Orleans ist eine Zwiebel. Je mehr Schichten man abschält, desto mehr weint man. Das ist New Orleans. Eine alte Dame mit einem extravaganten, billigen Spitzenhut, die ein bisschen angetrunken die Straße entlang ging und überfallen wurde. Ihr ganzes Bargeld hatte sie in einer kleinen weißen Geldbörse. Sie wurde zusammengeschlagen und ausgeraubt. Und jetzt bettelt sie auf den Straßen seit 5 Jahren. Sie ist schmutzig, sie stinkt. Die Leute halten sie für eine Obdachlose. Niemand hilft ihr. Alle glauben, sie sei verrückt, dabei ist sie einfach nur total pleite. Und der Witz ist, dass die Einzigen, die ihr wirklich helfen, auch pleite sind. Heute ist der 1825. Tag, an dem ich mein Leben wieder aufbaue. Mein Zuhause wieder aufbaue. Meine Familie wieder aufbaue. Meine Karriere wieder aufbaue. Meine geistige Gesundheit wieder aufbaue. Wenn ihr morgen in der Gegend seid, nehmt euch einen Hammer und helft mir, den Nagel in den Tag 1826 zu schlagen. Katrina exposed serious problems in our response capability at all levels of government. And to the extent that the federal government didn't fully do its job right, I take responsibility. 7 Meter in 12 Minuten von Mary Brown. Aus dem Amerikanischen von Ursula Knoll. Bearbeitung Wolfgang Stahl. Mit Inga Busch, Hans-Jörg Krumpholz, Mira Partike, Lars Rudolf, Hans Löw, Fabian Busch und Josef Tratnik. Sound: Tom Kubli. Technische Realisation: Gertrud Melcher und Mechthild Austermann. Regieassistenz: Katharina Schnell. Regie: Martin Zülker. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2012. Dramaturgie Isabel Platthaus.